Und ich bin völlig unvorbereitet darauf, dass ich heute moderieren soll. Deshalb denke ich, kündige ich erstmal an, dass wir streamen. Das wurde ja eben schon gesagt. Sind denn damit alle einverstanden, dass sie aufgenommen werden? Du sagst ja. Ist jemand dagegen? Niemand meldet sich beim Dagegen. Zwei dafür stimmen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir im Prinzip direkt an. Wenn die Kandidaten alle da sind. Einer holt noch irgendwas. Fangen wir mit den Vorsitzendenkandidaten an, oder? Wollt ihr euch zuerst mal vorstellen? Ich weiß die alphabetische Reihenfolge von euren Nachnamen nicht, also das müsst ihr mal ganz schnell selber ausmachen. Schäfer. Dann fängt das mit R an, ne? Dann fange ich mit dir an. Stell dich doch vor. Ja, ich bin der Marcel, 28 Jahre jung, Mitglied seit 09, bin der bisherige stellvertretende Vorsitzende und kandidiere jetzt für das Amt des Vorsitzenden. Ja, mein Name ist Gregor Schäfer. Ich bin 38 Jahre jung. Ich war der Gründungsvorsitzende des KV Dresden, habe also den Kreisverband mitgegründet mit ungefähr 23 anderen und habe jetzt lange Pause gemacht, habe mich dem Stadtrat gewidmet jetzt die letzten 3 Jahre, mache da auch ein Livestreaming inzwischen aus dem Stadtrat und ja, ich kandidiere für den Vorsitz des Kreisverbandes. Ja, mein Name ist Christoph Steinke. Ich bin 40 Jahre alt und kandidiere für den Vorsitz. Beruflich bin ich Diplom-Ingenieur, mache Energieberatung für Wohngebäude und Nichtwohngebäude und habe ein Kind und möchte mich hier in dem Kreisverband eben engagieren als Vorsitzender. Ja, und dann denke ich, fangen wir mal mit den Fragen an. Grillt, was das Zeug hält. Alles schreit hier. Du musst herkommen, damit wir. Ich komme nicht so weit, ich hoffe, es reicht. Du musst immer drum herumlaufen. Okay, meine erste Frage ist ganz allgemein: Was glaubt ihr, habt ihr als Vorsitzender zu tun und was wollt ihr wirklich tun? Ja, Marcel. Ja, in erster Linie ist es natürlich, den KV nach außen hin zu vertreten in einer guten Art und Weise und natürlich auch nach innen zu sehen, dass der KV am Leben bleibt und arbeitet. Und ja, ich werde halt versuchen, auch innerhalb des KVs versuchen, dass da Mitglieder mehr motiviert werden, kommunalpolitische Arbeit zu leisten. Und ja, Punkt. Gregor, ich habe vergessen, mein Alias ist Fiedel, unter dem kennen mich die meisten. Ja, in erster Linie geht es natürlich darum, zum einen den Kreisverband nach außen zu vertreten, das heißt gegenüber der Presse und auch gegenüber zum Beispiel anderen Parteien oder Vereinen, Initiativen. Und nach innen möchte ich dahingehend wirken, dass die vielen, vielen, vielen Strömungen, um nicht zu sagen Utopien bei den Dresdner Piraten, tatsächlich unter einen Hut passen und wir nicht zu einer Wünsch-dir-was-Partei verkommen und sozusagen allen Menschen alle Wünsche erfüllen können. Das ist meiner Meinung nach nicht möglich. Irgendjemand hat mal gesagt, wer nach allen Seiten offen ist, der ist nicht ins Dicht. Ich würde diesen Satz unterstreichen, werde also versuchen, so gewählt werde, tatsächlich die verschiedenen Positionen unter einen Hut zu bekommen. Und wie ich schon gesagt habe, ich werde weniger gegen die Basis renten, was nicht heißt, dass ich mein Maul komplett halte. Das wäre gelogen, das kann ich auch ganz sicher nicht halten. Genau. So in der Vorstellung, ich meine, Namen auch fassen, also Kleinke alias Klüver. Und also ich sehe das ähnlich wie Gregor. In der Außenwirkung natürlich muss man Schaden vor allen Dingen von der Partei abhalten. Und nach innen ist es nicht nur mit Strömungen so, sondern teilweise, wie ich festgestellt habe, auch mit einzelnen Personen schon, dass die sich nicht mögen. Und da sehe ich natürlich meine Hauptaufgabe drin, den Laden zusammenzuhalten und integrativ zu wirken. Ich denke, das kann ich auch ganz gut. Nächste Frage. Im Moment hat keinen. Ah, doch. Welches Zeitkontingent könnt ihr mit in das Amt des Vorsitzenden einbringen und wie flexibel ist eure Zeitplanung? Kann ruhig mal abwechseln, sonst legt der eine mal vor. Ja, der Gregor bzw. Fiedel. Ja, ich würde sagen, ich investiere in Lesen von Mailinglisten, Twitter, Facebook, Mails schreiben und so weiter. Jeden Tag mehr als eine Stunde, tendenziell eher zwei. Und meine Zeiteinteilung ist momentan noch recht großzügig. Das kann sich in Zukunft etwas einschränken, aber da sehe ich nicht wirklich ein Problem drin. Ja, ich kenne ja schon die Arbeit im Vorstand, kann ein bisschen einschätzen, was für Zeit auf mich zukommt. Ja, ich denke, ich auch halt pro Tag 2-3 Stunden sind auf jeden Fall mindestens drin. Ich bin zurzeit auch sehr flexibel in meiner Zeiteinteilung. Und sollte ich wieder einer regelmäßigen Arbeit nachgehen, dann ist das meistens im Schichtbetrieb. Den habe ich sonst auch im Kalender transparent dargestellt, sodass jeder weiß, wann ich Zeit habe und wann nicht. Und ja. Also in Wochenstunden ausgedrückt verhält. Achso, Name erstmal Klüver. In Wochenstunden ausgedrückt verhält sich das bei mir so, dass ich ca. 10 bis 20 Stunden zur Verfügung stellen kann. Und wenn es härter kommt, natürlich auch höher, 15 bis 25. Ich habe den Vorteil, dass ich eben selbstständig bin und mir die Zeit einteilen kann. Also wenn es Termine gibt oder so bezüglich irgendwelchen Veranstaltungen, da bin ich recht frei und flexibel und kann das selber entscheiden. Um vielleicht nochmal an die erste Frage anzuknüpfen, was stellt ihr euch unter dem Vorstandsamt als solches vor? Will ich nochmal vielleicht auf das eingehen, was Christopher Lauer letztens in der Doku Alles Liquid? Fragezeichen so schön gesagt hat. Bei den Piraten gibt es eben immer noch die Haltung, Vorstand, der wird da gewählt und dann macht er da böse Dinge. Gibt es vielleicht immer noch so ein bisschen die Angst, die da umhergeht. Ja, mein Vorstandsamt sollte man vielleicht auch unter dem Aspekt begreifen und verstehen, dass da Menschen hinkommen, die Verantwortung übernehmen. Und ja, da würde mich mal interessieren, wie definiert ihr für euch selber Verantwortung? Was versteht ihr drunter? Könnt ihr das euch irgendwie zusammenreimen, ein kurzes Statement dazu abgeben? Ja, also das knüpft mit der vorletzten Frage so ein bisschen an, wo man auch noch einiges dazu sagen kann. Also Vorstandsarbeit beruht nicht darauf, dass man Schaden von der Partei abhält und irgendwelche Wochenrunden abreißt in Versammlungen und bloß drumherum sitzt, sondern muss vor allen Dingen auch motivieren können. Motiviert deswegen, weil wir eben, und jetzt komme ich auf Verantwortung zu, wir haben Wahlkämpfe führen in Kürze und nicht zu knapp. Und das fordert vor allen Dingen auch Mepa. Und zwar hier in Dresden die Situation, dass wir viele Mitglieder haben, dennoch ist die Motivation bei dem einen oder anderen bestimmt noch steigerungsfähig. Und das sehe ich als Hauptaufgabe letztendlich an in der Amtszeit. Und das, denke ich, müssen wir wuppen zusammen. Und was wir uns vor allen Dingen auch nicht leisten können, sind Streitereien und Kleinkriege. Sowas muss vor allen Dingen eben auch vom Vorstand möglichst so geregelt werden, dass es keine Verluste gibt in Form von Mitgliedschaften und dass Leute demotiviert werden. Demotivation erfolgt nämlich dadurch schon, wenn andere die Streitereien mitkriegen. Allein das demotiviert schon. Und dass man da ein bisschen ein Auge drauf hat und mit Fingerspitzengefühl herangeht in einigen Konflikten, ist notwendig. Ja, Verantwortung. Also ich war ja stellvertretender Vorstandsvorsitzender und hatte halt die Verantwortung darüber, dass den Mitgliedsdaten nichts passiert. Ja, habe da das Vertrauen bekommen und habe dieser Verantwortung, bin ich auch ziemlich gut gerecht bekommen. Ansonsten Verantwortung, ja, also wenn ich was sage, dann halte ich das in der Regel auch. Keine Ahnung. Und in erster, also um auf ein bisschen das andere aufzugehen, halt in, sehen in meinen Augen halt in erster Linie ist halt der Vorstand verwalterisch tätig, muss eine gewisse Infrastruktur schaffen, die es den Mitgliedern halt ermöglicht, hier in diesem Kreisverband ordentlich zu arbeiten und konstruktiv voranzukommen. Ja, der Fiedel. Ich will meinen beiden Vorrednern mal widersprechen, weil ich das so gerne tue. Meiner Meinung nach kommt Motivation aus einem selbst raus. Und ich habe jetzt mir den Kreisverband nicht nur 3 Jahre lang angeguckt, sondern war sehr aktiv in dem Kreisverband. Und die Motivation kam wirklich in aller Regel von mir selber. Und von daher kann ich anderen natürlich auffordern und ihnen aufzeigen, wo man anpacken kann, wo man sich sozusagen andocken kann, um tatsächlich mitzuhelfen. Aber die Motivation muss von den Piraten schon größtenteils selber kommen. Was die Verantwortung angeht, natürlich gibt es einen Schatzmeister und für das Amt bewerbe ich mich natürlich nicht. Und auch nicht, wenn ich nicht gewählt werden sollte. Der Schatzmeister hat natürlich darauf zu achten, dass er das Geld zusammenhält, vor allem im Hinblick auf die Kommunalwahl, wo wir das meiste selber stemmen müssen. Bundestagswahl und Landtagswahl und Europawahl stehen zwar auch an, aber das geht nicht so sehr an unsere eigene Kasse. Der Knackpunkt ist, unsere Mittel sind begrenzt. Wir haben zwar ungefähr 260 Mitglieder, aber davon hat, glaube ich, ungefähr die Hälfte ihren Mitgliedsbeitrag nur bezahlt. Das heißt, da könnte man was tun und tatsächlich eben das Geld, was wir haben, zusammenzuhalten und nicht jeden Wunsch zu erfüllen, nur weil ein oder zwei Piraten sagen, ich will unbedingt Geld hierfür oder dafür haben. Und was ich jetzt in den 3 Jahren, die ich aus dem Stadtrat, nicht 3 Jahren berichte, aber in denen ich im Stadtrat bin, es ist wirklich notwendig, konsequent an Themen dran zu bleiben und auch die Themen zu entdecken, ja, vielleicht die andere Parteien aufwerfen oder die tatsächlich auch durch die Presse gehen. Es ist einfach wichtig, eine gewisse Konstanz und Konsequenz an den Tag zu legen. Und da habe ich in den letzten Jahren einiges lernen können und auch von den anderen Parteien und von richtigen Politikern abgucken können. Und ich halte das für sehr wichtig, dass man einfach wirklich die großen Themen erkennt, die Linien, und die dann auch tatsächlich in die Partei reinträgt und dann fortführt. Wo der Nächste die Hand hebt. Ich habe auch eine Frage, und zwar speziell an Fiedel. Du sagst im Stadtrat, was machst du denn im Stadtrat? Wie kommst du denn dahin? Also meistens fahre ich mit dem Fahrrad hin. Als ich Gründungsvorsitzender geworden bin, zum Gründungsvorsitzenden gewählt worden bin, habe ich meine Verantwortung darin gesehen, tatsächlich auch die Dresdner Kommunalpolitik voranzutreiben. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das 2 Jahre lang mehr oder minder allein gemacht. Ich saß also erst im Publikum auf der Besuchertribüne, dann habe ich mir einen Journalistenausweis besorgt über Coloradio, wo ich übrigens auch sehr aktiv bin, habe ich vorhin vergessen. Ich bin also ehrenamtliches Vorstandsmitglied bei Coloradio, bei der Radioinitiative DCV. Mache seit dem 3. März 2011, also seit gut 1,5 Jahren, eine Radiosendung über den Stadtrat. Das war Stadtrat. In der Regel samstags mache ich eine Sendung, die nennt sich Viel und die des Universums, in Anspielung auf die doch teilweise Machtlosigkeit des Stadtrates gegenüber der Stadtverwaltung. Und inzwischen streame ich eben auch die Stadtratssitzung. Da habe ich einen großen Lerneffekt. Ich habe es einfach getan, ohne vorher um Genehmigung zu bitten. Und dann habe ich zwar von der Oberbürgermeisterin Rüffel bekommen, ja, aber inzwischen mache ich eben dieses Stadtratsstreaming und habe auch in der Zeit eben viele Stadträte kennengelernt und Stadträtinnen. Und mich auch mit dem einen oder anderen angelegt und vielleicht daran anschließend noch, ich würde gern viel lieber gegen die anderen Parteien ranten und gegen ihre Programme und ihre Äußerungen, als das intern gegen die Piraten zu richten. Und ich würde mir wünschen, so ich denn gewählt werde, dass ich tatsächlich auch Grund habe, eher zu flauschen und eine Basis hinter mir zu haben, die tatsächlich an einem Strang zieht. Das wird nicht immer der Fall sein und auch nicht immer möglich sein, aber ja, das wünsche ich mir. Was würdet ihr denn so als die vielleicht 2 größten Stärken ansehen, die euch für den Vorsitzenden super geeignet machen? Was wäre vielleicht eine Schwäche? Also die Fragen wiederholen sich so ein bisschen in der Art. Also ich hatte schon erwähnt, dass ich versuchen würde, integrativ zu wirken und Streitereien eben zu schlichten, rauszuhalten, weil das eben letztendlich motiviert. Und wie gesagt, die Motivation brauchen wir für den Wahlkampf. Vielleicht kann man die Frage auch ein bisschen dahingehend formulieren, was hat man konkret vor letztendlich? Vielleicht erstmal Klüver, ne? Damit die das auch wissen. Nebenbei bin ich noch in zwei anderen Organisationen. Einmal das Dresden-Osteuropa-Institut, da bin ich im Vorstand. Und in einem Akademikerverband. Und für beide Organisationen organisiere ich nebenbei eben noch Tagungen. Das kann man auch flexibel handhaben, also es würde nicht kollidieren mit der Tätigkeit hier in der Piratenpartei. Aber auf jeden Fall könnte die Piratenpartei von den Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, eben profitieren. Und das ist etwas, was ich auch in Angriff nehmen würde, im Rahmen natürlich von Wahlkämpfen. Denn wir müssen für Aufmerksamkeit sorgen. Wir schaffen es nicht, allein nur mit irgendwelchen Pressemitteilungen durchzudringen, sondern das muss auch hinterfüttert werden, das Ganze, und muss Substanz haben. Und wir haben ja sowieso das Problem, dass man uns vorwirft, dass wir wenig Programminhalte haben. Und dagegen muss man vorgehen, ganz klar. Massiv natürlich. Und das lässt sich eben unter anderem auch damit realisieren, dass man eben zu bestimmten Themen einfach Veranstaltungen macht, wo man sich Wissenschaftler einlädt oder auch Parteimitglieder anderer Parteien und dann den Leuten zeigt, wir beschäftigen uns mit Sachthemen und diskutieren darüber und bilden uns darüber eben dann eine fundierte Meinung, anstatt nur mit Bierflaschen anzustoßen. Und das ist eben eine Sache, die mir am Herzen liegt. Und ich denke, das wäre eine Sache auch für den Wahlkampf, die Pluspunkte sammeln würde. Ja, Marcel, ja. Schwächen und Stärken. Ja. Wie gesagt, ich war ja schon stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Ich denke, eine Stärke ist halt, dass meine Arbeit und meine Zeit zu organisieren, was halt so einfällt, das in ordentliche Abläufe zu bringen und so, dass es schnell und also zeitnah und gut gelöst werden kann. Schwäche? Gute Frage, keine Ahnung. Das müsste die Basis mir sagen, was ich für Schwächen habe. Ich kriege vielleicht ein bisschen schnell schlechte Laune, wenn keiner mitmacht. Das ist vielleicht eine Schwäche, keine Ahnung. Guckst du für Fußball? Oh. Kein Plan. Der Fiedel. Ich habe zwei Stärken, die vielleicht zugleich auch meine Schwächen sind. Und zwar habe ich zum einen eine große Klappe und zum anderen halte ich mich für ein Realo. Das heißt, ich lese nicht nur sehr viele Gesetze, Anträge und Vorlagen, sondern ich versuche tatsächlich auch anzudocken an der Realpolitik, also das, was im Moment schon im Gange ist. Und die große Klappe kann man natürlich gegenüber der Presse und auch gegenüber anderen Parteien groß vertreten. Allerdings sollte man sich bei der sogenannten, ich nenne sie an Terrorbasis, Entschuldigung, sollte man sich da eher zurückhalten, also von daher Stärke und Schwäche zugleich. Und was die Realpolitik angeht und das Lesen von Gesetzestexten und Anträgen und Vorlagen, ich komme mir manchmal eben wirklich wie ein UFO vor bei den Piraten, die so viele Wünsche haben, die erfüllt werden wollen und wo ich eben automatisch sage, hier muss unbedingt erfüllt werden. Von daher rechnet einfach nicht damit, dass ich einfach nur Ja und Amen sage, wenn es mal hier und da jemand laut schreit und vor allem wer möglichst laut schreit. Ich werde das natürlich berücksichtigen, allerdings ich mache meinen Mund auch selten auf, bevor ich drüber nachgedacht habe. Das heißt, gebt mir ein bisschen Zeit, um dann tatsächlich nicht alleine, sondern wenn dann im ganzen Vorstand zu entscheiden, ob diese oder jene Idee gut oder schlecht ist, ob dieses oder jenes Projekt tatsächlich vorangetrieben werden soll. Schön, dass ich noch die Möglichkeit habe, was dazu zu sagen, weil ich die Frage ein bisschen verfehlt habe. Also zu meinen Schwächen will ich natürlich auch was sagen. Schwäche wäre vielleicht, dass ich in manchen Punkten etwas ungeduldig bin. Zu den Stärken generell als Anschaften denke ich, dass ich eine ausgleichende Person bin und vielleicht eben gut auf Menschen eingehen kann und mich auf die darauf einstellen kann. Es gibt so viele unterschiedliche Personen letztendlich hier in der Partei. Man muss jeden unterschiedlich fassen. Und das macht eben so eine Bewegung eben auch aus. Und ich denke, das kann ich auch ganz gut. Sind weitere Fragen an die Vorsitzendenkandidaten? Ja. Hallo, ich würde mal von euch wissen wollen, wie ihr das einschätzt, ob ihr objektiv genug seid für dieses Amt. Aus folgendem Grund, ich hatte das Erlebnis bei den Neustadt-Piraten, da ging es um die Aktion mit den Meldeämtern, wo viele zu aufgerufen hat und sich ein bisschen darüber geärgert hat, dass halt nicht viele Leute sich dazu mitgemeldet haben. Und da sagtest du, Klüver, zum Viel, dass er sich doch vielleicht mal Gedanken drüber machen sollte, ob das daran vielleicht liegt, dass er dazu aufgerufen hat. Ich finde das halt eine sehr kritische Aussage, weil ich mir ein bisschen Gedanken darüber mache, wenn jetzt jemand Anträge einreicht oder für irgendwelche Aktionen irgendwas, ob ihr das nach der Sache beurteilt oder nach dem Namen, der drunter steht, der das eingereicht hat. Ja, also das war nicht mein Originalton, aber ich habe es auch gesagt, ja. Das ist aus dem Empfinden heraus passiert und ich denke, ich lag da vielleicht auch nicht so falsch. Ich persönlich hätte durchaus mich beteiligt, wenn ich in dem Moment Zeit gehabt hätte. Und bei solchen Aktionen generell, ob es Index ist oder ACTA oder im Februar die etwas größere Aktion, bin ich durchaus zu haben und ich habe da kein Problem, mich da in der Öffentlichkeit hinzustellen und die Aktionen mit anzugehen und auch zu organisieren und zu planen. Wir hatten letztens ja bei dem OV Neustadt Grillen, hatten wir schon das Thema 13. Februar und da hatte ich ja schon angedeutet, dass ich durchaus dafür plädiere, dass jeder machen kann, was er will. Ob er zu der einen Veranstaltung geht oder zu der anderen oder beiden, das sollte jeder selber für sich entscheiden. Und meine persönliche Bevorzugung ist natürlich bei den Leuten, die die Blockade durchführen. Das hatte ich auch begründet, warum. Also da habe ich schon Präferenzen. Ja, wie man immer so schön sagt, halt Themen statt Köpfe. Also mir egal, von wem die Idee kommt. Vielleicht drüber überlegt, ob gut ist oder nicht. Puh, objektiv. Ja, ich habe das Ziel, objektiv zu sein oder den Anspruch, objektiv zu sein. Dass ich das nicht immer sein kann, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Viele haben mich dafür kritisiert, dass ich oft emotional reagiere, aber wenn ihr nochmal genau drüber nachdenkt, dann greife ich in der Regel Ideen an und nicht den Menschen. Das heißt, wenn ich eine Idee für Blödsinn halte, dann sage ich, die Idee ist Blödsinn und nicht du bist blöd. Und ja, dabei kann ich es bewenden lassen. Fidel, ich habe eine Frage an dich. Du sagst, du bist Realo. Du hättest jetzt eben sagen müssen, ich finde die Idee blöd. Ich will mal wissen, inwieweit du auf andere Leute zugehst, die in deinen Augen vielleicht eine Idee haben oder eine Vorstellung, die dir nicht entspricht, wo du sagst, ich will es nicht, aber wenn es die Basis will, dann müsstest du es nach außen vertreten, weil könntest du dich da biegen, weil ich habe das Gefühl, du bist nicht sehr biegsam in der Beziehung, was keine Wertung ist, ich will es ja auch nicht. Also wenn ich eins nicht bin, dann ist es biegsam. Also ich habe schon meinen eigenen Kopf. Du hast die Basis angesprochen. Wie willst du die Basis quantifizieren? Also wenn jeden Tag ein Pirat zu mir kommt und kommt mit einer eigenen Idee, dann spricht er nicht für die Basis. Die Piraten sprechen gern von Basisdemokratie. Die Basisdemokratie drückt sich bei uns in erster Linie dadurch aus. Nicht nur, aber in erster Linie, dass wir keine Delegiertenversammlung haben, sondern dass wir Mitgliederversammlung haben. Das heißt, es kann jeder Anträge stellen, es kann jeder zu der Mitgliederversammlung kommen. Aber um eine Basis zu quantifizieren, um zu wissen, was die Basis möchte, musst du wissen, wie groß die Basis ist. Und das ist in der Regel tatsächlich nur bei uns in Dresden nennt sich es Hauptversammlung, im Allgemeinen spricht man von Parteitagen. Das heißt, wenn jemand mit einer guten Idee kommt oder auch mit einer Idee, die ich nicht für gut halte, dann höre ich mir die auf jeden Fall an. Ein Beispiel war gestern, da hat sich ein CDUler weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, über ein Bild aus der Neustadt, was findet ihr daran schön, das ist doch nur Dreck und Verwahrlosung. Dann wurde in einem Pad gefragt, was haltet ihr davon, den Mann in Grund und Boden zu rammen, sich gar nicht zu äußern oder die schmale Variante zu fahren? Ich habe dann in dem Pad meine Kommentare hinterlassen und habe gesagt, beschäftigt euch bitte mit dem, in dem Fall, lokalen Handlungsprogramm für Ordnung und Sauberkeit und lasst uns, statt gegen diesen Mann zu ranten, lieber Argumente sammeln, und ich habe Argumente auch geliefert. Letztendlich haben die Neustadt-Piraten einen Blogbeitrag, glaube ich, war es in Anführungszeichen, nur gemacht, und da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Nur manche Leute glauben, dass wir zum Beispiel ein Verein sind, um Demonstrationen zu organisieren. Und da muss ich ganz klar und klar sagen, das ist nicht die originäre Aufgabe einer Partei, Demos zu organisieren. Das ist auch ein Punkt. Aber wenn jetzt jeden Tag jemand auf mich zukommt und sagt, morgen muss eine Demo sein und übermorgen, dann sage ich ganz klipp und klar, einen Schwerpunkt müssen wir setzen und wir kriegen vielleicht noch eine Demo in der Woche gewuppt, tendenziell sogar eher eine im Monat. Aber da werde ich mich auch in Zukunft nicht verbiegen und sagen, deine Idee ist toll und deine ist toll und deine ist toll, und dann stehe ich jeden Tag auf der Straße und mache Demos, statt tatsächlich im Stadtrat zu sitzen, dort aufzupassen oder am Programm zu arbeiten. Ich hoffe, ich konnte deine Frage einigermaßen beantworten. Nehmen wir mal an, dir gefällt Grün. 50 Dresdner Piraten gefällt Rot. Und jetzt gibt es eine Abstimmung und Rot wird gewählt. Kannst du das vertreten oder schmeißt du dann hin? Ja, aber natürlich. Ich dachte, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Aber ganz ehrlich, guck dir mal unser bisheriges Programm an. Es ist noch sehr schmal. Das meiste sind Positionspapiere. Und das Programm seines Kreisverbandes oder seiner Partei sollte man natürlich kennen. Im Moment ist es noch sehr schmal und nicht dran mitwirken, dass es tatsächlich umsetzbar ist. Da hapert es nämlich auch ein bisschen bei uns dran. Wir wünschen uns Moos auf Straßenbahnhäuschen und Gehwegpartnerschaften, Patenschaften. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das löst die Probleme der Stadt nicht. Und da werde ich auch in Zukunft kritisch sein und werde sagen, das ist nicht das Problem der Stadt Dresden. Und wenn wir den Leuten sowas versprechen, dann müssen wir auch gucken, dass wir es einhalten können. Und dafür brauchen wir Mehrheiten im Stadtrat. Und ja, Punkt. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Also wenn niemand mehr will, dann zum Stellenvertreter. Ich hätte noch eins. Kommt. Hallo. Da vorne. Hier, da vorne. Hier noch eine Frage. Wer von euch war zuerst? Ja, okay. Der kann sich ja doch nicht. Hier, setz dich doch hier. Könnt ihr euch einigen? Okay, kurze Frage. Wir haben vor uns gerade gesagt, dass hier in Dresden Pi mal Daumen 100 Piraten sind, die nicht aktiv sind. Habt ihr konkrete Pläne oder welche konkreten Pläne habt ihr, die zu aktivieren? Klüver, ja. Also es ist schwierig. Man muss erst mal gucken, welche Personen sind das? Wurden die schon mal irgendwann wieder gesehen? Gibt es Personen, die zu denen Kontakt haben? Wenn an Kontakten vorhanden ist, bin ich noch nicht so fein, um mal das Telefon in die Hand zu nehmen, eine E-Mail zu schreiben und eine persönliche Anschreiben zu machen. Weil, wie gesagt, ich betone es immer wieder, wir brauchen jeden Mann für einen Wahlkampf letztendlich. Also da steckt viel Manpower dahinter, was gebraucht wird. Und deswegen ist es auch nötig, eben die Leute zu reaktivieren, die eben momentan nicht so aktiv sind. Ja, also natürlich, man könnte die, also man, eine Möglichkeit wäre halt, alle Mitglieder mal anzuschreiben. Ich fand auch die Idee, die sachsenweit jetzt gemacht wurde, mit dieser Umfrage auch nicht unbedingt so schlecht, ist halt ein bisschen doof umgesetzt worden. Ansonsten war jetzt das Beispiel, dass man sucht, in Klotzsch eine Crew zu gründen, einfach dort auch einen Stammtisch zu haben, der eventuell noch andere Leute anreißt. Da waren, glaube ich, 200 Leute auch da gewesen. Und sowas sollte man halt wirklich fördern und die Leute animieren, in ihren Stadtteilen da so eine Stammtische zu machen, weil dann eventuell auch halt wieder gewisse Leute in ihren Stadtteilen reanimiert werden, sage ich mal so. Ja, Punkt. Ja, ich habe im Gegensatz zu Marcel nicht den Zugriff auf die Mitgliederdaten gehabt in der Vergangenheit. Allerdings habe einige Piraten tatsächlich in Jabba und habe auch Telefonnummern. Und in der Vergangenheit kam es durchaus mal vor, dass ich den einen oder anderen darauf hingestupst habe, ob er seinen Mitgliedsbeitrag schon bezahlt hat. Und dann hieß es, ups, habe ich vergessen. Ich habe kürzlich auch wieder mitbekommen, dass ein Pirat ausgetreten ist. Hat er mir zumindest per Jabba mitgeteilt, also per Instant Messaging. Ich sehe es als vornehmliche Aufgabe des KV-Gendex an, der die Mitgliederdatenverwaltung macht, dass wir tatsächlich regelmäßig die Piraten anschreiben. Und der Marcel hat ja kürzlich auch ein Newsletter geschickt, nicht nur die Ring, sondern auch jeden einzelnen Piraten. Also das ist jetzt unbedingt die vornehmliche Aufgabe eines Vorsitzenden, die nicht aktiven Mitglieder zu reaktivieren. Aber eine Aufgabe als Vorstand ist es definitiv. Man muss allerdings auch sehen, dass es einige Piraten gibt, die kommen, und das ist jetzt nicht böse, die kommen aus ihren Löchern, wenn es darum geht, auf die Straße zu gehen und Demos zu machen. Davon ist einer, nicht, ich nenne keinen Namen, aber es gibt den einen oder anderen Piraten, wo ich wirklich in der Vergangenheit darauf zählen konnte, wenn eine Demo angemeldet ist, dann ist der Mann da und das ist der Hammer. Also es gibt viele Piraten, die wollen nicht in den Stadtrat, die wollen nicht zur Mitgliederversammlung, die wollen auch nicht zu diesem und jenem, aber bei Demos sind sie da und bei manchen wollen ihren Mitgliedsbeitrag nur bezahlen und sonst in Ruhe gelassen werden und manche haben einfach eine falsche E-Mail-Adresse angegeben und die kriegst du auch nicht zurück. Also da kann man nicht einfach pauschal sagen, der Vorsitzende muss jetzt jeden als Piraten anrufen, das ist nicht die Aufgabe des Vorsitzenden, da würde ich sagen, das ist Aufgabe des KV Gendix. Okay, Fiedl hat vor uns was von Motivation kommt von innen gesagt. Das hat mich dazu geführt, über intrinsische und extrinsische Motivation nachzudenken und zum Thema Kommunikation. Würdet ihr als Vorstände euch in Sachen Kommunikation, Motivation oder Presse selbstständig weiterbilden wollen und glaubt ihr, dass ihr das nötig habt? Ich weiß nie, was extrinsisch und intrinsisch heißt. Okay, also Fortbilden ist immer gut und was mein Kommunikationsverhalten angeht, ich habe wie gesagt eine große Klappe, aber ich kann auf jeden Fall noch dazulernen. Ich sollte auch noch dazulernen. Ja, also wenn zum Beispiel die Piratenwerke oder sowas halt sowas anbieten würden, klar, kann man das in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von mir aus selbst da nicht bekommen würde, um sowas zu machen. Hilfreich wäre es auf jeden Fall. Also ich glaube, es wäre falsch zu behaupten, dass man nicht ständig dazu lernt und es ist auch nötig, immer was dazu zu lernen. Ich zum Beispiel bin überhaupt nicht aktiv bei Facebook, das gebe ich offen zu. Wenn das eine Notwendigkeit werden sollte, dann würde ich mich auch dort tummeln, ganz klar. Also in Sachen Kommunikation vor allen Dingen, was es denn bedeutet, um die Leute zu motivieren, da gibt es immer Möglichkeiten, sich auch weiterzubilden, ganz klar. Willst du die nächste? Was? Willst du noch? Das reicht nicht weiter. Eine Frage an alle von euch. Seht ihr euch in der Lage, mit Vorstandskollegen zusammenzuarbeiten, gegen die ihr jetzt vielleicht menschlich irgendwie so ein bisschen Probleme habt? Also das dann auch auf der Sachebene ordentlich und konstruktiv zu behandeln? Ja, ist halt dasselbe wie vorhin halt, Themen statt Köpfe. Also klar, ich kann sicherlich mit irgendwie jedem zusammenarbeiten. Ich muss ja nicht mit denen Bierchen trinken gehen, sondern einfach nur den KV verwalten. Und da sollten jetzt private Amenitäten halt im Hintergrund stehen. Und klar, das Team ist egal. Hauptsache, es ist motiviert und will mitmachen. Also ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, dass man hierfür antritt. Ansonsten ist die Gefahr auch viel zu groß, dass man die Sache gegen die Wand fährt letztendlich. Also darüber sollte man sich auf jeden Fall im Klaren sein und ich stehe dazu, ja, ich kann das. Also alle jetzt Kandidierenden habe ich kein Problem mit und wenn noch jemand Neues kommt, mir fällt im Moment keiner ein, mit dem ich nicht könnte. Der Vorsitzende wird zuerst gewählt und das Team wird erst danach gewählt und von daher, der Vorsitzende ist derjenige, der mit den anderen Leuten zusammenarbeiten muss. Das ist keine optionale Entscheidung, das ist Pflicht, ganz klare Sache. Willst du nochmal? Ja, aber wir sollten dann auch langsam weiterkommen, dass wir in der Zeit bleiben. Ne? Geht leider nur an Marcel. Und zwar hat er vor uns erwähnt, dass er gerne Sport guckt. Unter anderem tut er gerne auch, sagen wir, lustige Bilder auf Facebook posten. Ja, es ist Kandidatengrin, tut mir leid, Marcel. Na, würdest du das weiter tun? Und wenn nein, warum nicht? Ich könnte jetzt die Gegenfrage stellen, was du für Probleme mit meinem Bildchen hast. Wenn man das von, ja, wobei, nee, das ist halt mein Facebook-Profil, das ist privat und sind meine Interessen und ich würde das auch weiterhin machen. Und wer da irgendwelche Fragen oder Probleme zu hat, der hat meine Kontaktdaten und dann kann man das auch auf jeden Fall persönlich klären. Ja, ich habe meine Frage mal angenommen. Ihr wäret Stadtratsabgeordnete. Wie würdet ihr versuchen, die Entscheidungen, die wesentlichen Entscheidungen des Stadtrates in die Basis zu tragen und in der Basis eben für Zustimmung zu sorgen? Da möchte ich eigentlich die Frage nicht zulassen, weil wir haben kein Mandat, Stadtratsmandatsgrillen, sondern Vorsitzenden und Kreisvorsitzgrillen. Oder besteht da dringend Bedarf, das jetzt so auszuweiten? Ich denke, das will keiner beantworten. Das liegt im Moment nicht an. Ich würde dann weitergehen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden grillen. Da haben wir einen schon ein bisschen gegrillt. Und da kommt noch. Kommt der andere, aber der eine hat sich ja schon vorgestellt. Also insofern könnten wir die Zeit ganz kreativ nutzen, indem du schon anfängst. Ja, hallo in die Welt, hallo in diesen Raum. Mein Name ist Martin Schulte-Wissermann, auch MSW Dresden auf Twitter. Und ich habe mich jetzt zur Wahl aufstellen lassen. Das war ein etwas längerer Prozess von einer Woche ungefähr. Weil ja vor 10 Tagen doch noch die Kandidatenlage sehr, sage ich mal, gering, die Dichte war sehr gering. Und damit es eine Wahl gibt, muss es auch was zu wählen geben. Und damit ich allein jetzt hier erstmal oder mit dem Marcel gleich sprechen kann, habe ich mich halt für den zweiten Vorsitz jetzt gemeldet. Sonst hätte ich ja die Runde vorher schon die Zeit mitteilen müssen. Marcel ist immer noch nicht da für die, die im Raum sind. Der kommt aber gleich wieder. Aber vielleicht die erste Frage. Martin, was für Tätigkeitsbereiche übst du jetzt aktuell aus? Also Aktionen oder Orga, würde mich mal interessieren und denke ich die anderen auch, die dich vielleicht nicht kennen. Ja, ich bin in vielen Sachen aktiv. Einmal Bürgerinitiative Königsbrücker muss leben. Da komme ich auch gerade her und habe etwas Kopfschmerzen, weil wir 1,5 Stunden im Regen standen. Dann bin ich im Neustädter Ortsbeirat, dort vor 2,5 Jahren reingewählt worden vom Stadtrat, sitzt dort offiziell fürs Bürgerbündnis Dresden, aber von denen nabel ich mich mehr und mehr ab, müsste ich natürlich auch noch austreten aus dem Verein bis zur Wahl. Und dann mache ich noch dies und das, aber das sind eigentlich meine 2 hauptpolitischen Hobbys. Dieselbe Frage, die ich den anderen Kandidaten gestellt habe und noch nicht ganz so beantwortet, wie ich es mir gehofft hatte. Was verstehst du unter Verantwortung? Unter Verantwortung verstehe ich, dass man keinen Mist baut. Dass man also die Dinge nach bestem Wissen und Gewissen macht und dass man versucht, die Sache, für die man sich einsetzt, also die Piraten Dresden, nach vorne zu bringen. Und zwar mit Kraft und Elan und dass man sich nachher nicht vorwerfen lassen muss, dass man nichts gemacht hat und auch nicht vorwerfen muss, dass man Mist gemacht hat. Das ist für mich Verantwortung. Als stellvertretender Vorsitzender ist ja in meinen Augen sehr diffus. Was willst du gerne tun? Willst du eher organisatorisch tätig werden, mehr inhaltlich? Also was willst du in deiner Amtszeit erreichen? So, gerade mit meinen bisherigen Aktionen, auch in der Piratenpartei selber, habe ich gemerkt, dass man nicht sagen kann, A und B alleine und wir lassen C, D und E weg. Ja, natürlich gibt es Sachen, die kann man besser. Ich kann sehr gut organisieren, ich kann sehr gut Gedanken auffassen und dann verteilen und ich kann, glaube ich, ganz gut mit Menschen umgehen. Das wären so die Sachen, wo ich meine Stärken drin sehen würde. Das heißt also, A, im Vorstand selber mit den anderen Vorständen reden, quasi so eine ruhige Stimme sein, dass es konstruktiv und harmonisch ist. Und dann an konkreten Sachen stelle ich mir schon so den Wahlkampf nächstes Jahr, Bundestagswahlkampf. Sagt man zwar immer, das ist ein Bundestagswahlkampf, aber ich sehe hier ganz großes Potenzial, mit Wahlständen Menschen für die Piratenpartei zu gewinnen. Sowohl vor als auch hinter dem Ständen. Und so ein Wahlkampf, wer das schon mal gemacht hat, ist ein ausgesprochen komplexes Ding. Das ist Logistik, da muss man Stände haben, da muss man Flyermaterial haben, das muss von A nach B und vor allen Dingen muss man die Menschen motivieren. Ja, und Motivation ist eigentlich das Beste, was da funktioniert, ist auch mal Danke sagen. Also den Menschen, wenn sie jetzt da wirklich mal 3, 4, 5 Stunden stehen, sagen Danke, das kann man per Mail machen, da kann man anrufen oder eine kleine Veranstaltung machen. So. Wie viel Zeit hast du denn vor, so zu investieren? Ich bin selbstständig und kann meine Zeit frei einteilen. Wer mich auf Twitter kennt, weiß, dass ich eher in den Abendstunden unterwegs bin. Deswegen ist die Zeit dann, man kennt das ja, also man schreibt was und dann guckt man einen Film und dann schreibt man weiter. Kurz und knapp, ich denke so 15, 20 Stunden pro Woche für die Piraten, das müsste gehen. Sollen wir eine Raucherpause machen? Das sieht so aus, als würden ganz viele Leute gerade rausrennen. Können wir das abstimmen? Wer ist dafür? Vier? Ist jemand dagegen? Wir haben Gleichstand. Okay, eine normale Pause kriegt die. Also wir machen eine Pause. 5 Minuten. An die 10 Zuschauer auf dem Stream, ihr könnt ja mal auf Twitter unter dem Hashtag HVDD Feedback geben, wie die Qualität so ist. Danke. Und wir haben jetzt 5 Minuten Pause. Open Mic, 5 Minuten. Thank you. Wie gefällt dir neue LGS? Wunderschön. Bradi, wie gefällt dir die neue LGS? Ja, einmal frei. Wie gefällt dir das Bild? Es ist interessant. Ich sehe, was interpretierst du in den Streifen? Welche Streifen? Die grünen, gelben, blauen, roten. Ja. Vor allem diese orangen Streifen, die so breit sind. Weiß ich nicht. Ist bestimmt nicht besonders barrierefrei für Farbenblinde. Ja, was willst du jetzt von mir wissen? Sind Streifen. Ach, hier, der. Der Alex, was hältst du als Farbenblinder? Oh, Entschuldigung, darf ich das sagen? Ich bin nur rot-grün blind. Ach, du. Also ich bin ja nicht komplett farbenblind, sondern nur rot-grün blind. Okay, was hältst du von dem Bild? Ja, also, ich find's gut. Wahrscheinlich sehe ich ganz anders als ihr so, ne? Das ist halt klar. Aber ich find's trotzdem gut. Das ist mit den Farben hinter, das ist ja eh alles eine komplizierte Sache. Ich habe letztens mit meinen Mitbewohnern darüber irgendwie 5 Stunden, glaube ich, diskutiert. Wir sind zum Ergebnis gekommen, dass es sein könnte, dass ich quasi alles grün sehe und nur gelernt habe, dass gewisse Grüntöne rot genannt werden. Das ist ein bisschen schwierig in einer Partei, wo alles orange ist, oder? Nee, ich glaube, das hilft mir sogar, weil manchmal habe ich von Leuten gehört, dass das Orange viel zu knallig ist und das gefällt ihnen nicht und so große Orangeflächen nerven. Also mich nervt das gar nicht. Vielleicht liegt es daran. Also der Flo hat für dich immer grüne Sachen an. Nee, wie gesagt, ich habe gelernt, dass dieser Grünton heißt Orange. Aha, ich weiß auch, von wem du das gelernt hast. Ja, was haben wir jetzt? Hans, kandidierst du als Beisitzer? Nein, leider nicht. Schade. Bradi, wie kam es zu deiner Kandidatur? Darauf gehe ich später ein. Langweiler. Tja, jetzt habe ich ein Mikrofon in der Hand und weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Was möchtest du sagen, Norbert? Ja, nö, nix. Schade. Ja. Wieso kandidierst du nicht für den Schatzmeister? Weil ich lieber als Beisitzer in den Vorstand kommen würde, da ich das Gefühl habe, dass ich vielleicht nicht der Richtige bin, um Leuten wegen Geld in den Arsch zu treten. Ich merke gerade, die Frage ist später besser. Ja, nee, wirklich. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Nehmt ihr bitte die Plätze wieder ein? Nur weil es ein Mikro ist, das keine Lautsprecher, ja. Kommt der zur Ruhe, bitte? Ja, langsam zur Ruhe kommen, wieder hinsetzen, Gedanken sammeln, weitere Fragen für die nächste Runde schon langsam sinken lassen. Und während ihr langsam zur Ruhe kommt, meldet sich der Kandidat, die Kandidaten für Schatzmeister. Wer will das machen? Echt? Ja. Ja. Dann los, stell dich vor. Ich heiße Alexander Dolchert, alias Zahlenguru. Ich bin 52 Jahre alt und von Beruf Steuerberater. Und ja, ich würde sagen, jetzt seid ihr dran. Bevor ich mit meiner Frage an alle Schatzmeister rauskomme, erstmal die Frage, wie lange bist du bei den Piraten? Was treibt dich zu den Piraten? Ja, eine kleine weitere Vorstellung halt noch. Ja, das mache ich sehr gerne. Ich war bis Anfang Mai diesen Jahres CDU-Mitglied und bin... war lange Zeit ein sehr passives Mitglied in der CDU und meine Unzufriedenheit mit meiner früheren Partei, die ist also seit dem Bundestagswahlkampf 2005 immer mehr gewachsen, und so dass ich mich entschlossen habe, mich neu zu orientieren und mir das Programm, was ich mir dann auch mal zu Gemüte geführt habe, bei den Piraten sehr gut gefallen hat, und das hat mich angesprochen, und vor allem hat mich angesprochen, dass es eine Mitmachpartei ist, was also das Gegenteil von der CDU ist. Das ist eine Grufti-Altherrenpartei. Und ja, engagieren wollte ich mich zunächst nur so sporadisch und spontan, was ich ja auch gemacht habe. Ich habe bei der Königsbrücker Demo mitgemacht. Ich war Ordner bei der GEMA-Demo und habe beim Piratenfloßbau mitgeholfen und war da Testpilot bei der Probefahrt auf der Elbe. Ja, jetzt bin ich hier und habe mich dazu überreden lassen, wie ich jetzt nicht sagen, halb Zogesin, halb Sangerin, kann man sagen, mich für das Amt des Schatzmeisters zu bewerben, weil halt hier auch im finanziellen Bereich die Probleme halt auch sehr groß sind. 37% unserer Mitglieder hier im Kreisverband sind stimmberechtigt, das heißt 63% zahlen ihre Beiträge nicht. Und das ist, finde ich, eine Aufgabe für mich. Haben wir weitere Kandidaten für Schatzi? Alle verstecken sich unter dem Tisch, weshalb? Also habt ihr schon Fragen? Habt ihr Fragen? Ihr habt Fragen. Auf! Nein, der Platz da hinten gefällt mir. Kennst du dich mit der Piratenbuchhaltung aus? Hast du schon mal Sage benutzt? Und Gut, also mit Buchhaltung kenne ich mich aus, von Berufswegen. Mit Sage habe ich mich noch nicht beschäftigt. Nein. Bitte nicht persönlich nehmen, die Frage stelle ich jedem Schatzmeisterkandidaten. Eigentlich habe ich es mir immer zum Ende hin der Fragerunde aufgehoben. Bist du wegen Finanzdelikten verurteilt? Ich bin Steuerberater, damit ist eigentlich die Frage schon beantwortet, weil das würde mich nämlich meine Lizenz kosten, wenn das so wäre. Also ich bin da nicht vorbestraft und es ist auch kein Verfahren anhängig. Und Nein, nein, ich verstehe, die Frage ist berechtigt. Die Frage ist berechtigt, ich verstehe das auch. Und ich begrüße das auch, dass sie gestellt wird. Aber in Zusammenhang mit meinem Beruf ergibt sich die Antwort schon draußen. Bitte. Ja, mich würde interessieren, es gibt ja zwei fundamental unterschiedliche Auffassungen, was Mitglieder ohne Mitgliedsbeitrag angeht. Die einen sagen rausschmeißen, die anderen sagen nein, das sind einfach nur Piraten wie alle anderen auch, nur halt ohne Stimmrecht. Welche dieser Positionen oder in dem Spektrum, wo würdest du dich einordnen? Das sage ich jetzt mal ganz diplomatisch, irgendwo dazwischen. Also es wird nicht so sein, dass ich anstrebe, dass Piraten, die ihre Mitgliedsbeiträge aus welchen Gründen jetzt auch immer nicht zahlen, dass man die sofort cancelt. Das ist so nicht, wäre nicht meine Absicht. Aber so, ich sage es mal auf die lange Sicht, aber dann doch, wenn es Zahlungsverweigerer sind. Also auf die Dauer geht es nicht. Die oberste Aufgabe des Schatzmeisters ist, die Kohle zusammenzuhalten. Hast du schon grobe Ideen oder Vorstellungen davon, wie viel es im Moment gibt und wie du es zusammenhalten willst? Wie viel es im Moment gibt im Kreisverband, da müsste ich jetzt mal in meiner Gedächtniskiste kramen. Also ich war nämlich jetzt ein paar Wochen nicht im Land, deswegen bin ich also aktuell nicht auf dem Stand. Das sind meines Wissens nach sind es paar tausend Euro, mal so grobe Richtung. Und mit dem Zusammenhalten, das ist so eine Sache, weil uns stehen ja auch Wahlkämpfe bevor und aus Erfahrung weiß ich, dass Wahlkämpfe Geld kosten. Also insoweit muss man halt dann sehen, was man für welchen Zweck dann ausgibt und welchen Effekt man sich dann davon erhofft. Also insoweit zusammenhalten, ja, aber es ist ja nicht die Aufgabe, der Piratenpartei Vermögen anzuhäufen. Sondern es ist, mit dem Geld muss gearbeitet werden oder soll gearbeitet werden. Ich habe noch eine persönliche Herzensangelegenheit an den eventuell zukünftigen Schatzmeister, hoffentlich zukünftigen Schatzmeister. Und zwar hat es unser vorhergehender Schatzmeister, der Daniel, jetzt geschafft, für den Christopher Street Day Dresden ein sagen wir mal, halbwegs vernünftiges Spenden- und Finanzierungskonzept zu erstellen, was ich sehr begrüße. Kennst du dich mit dem, was Daniel da gemacht hat, aus und würdest du diese Art der Finanzierung oder der Spendensammlung auch unterstützen? Wenn du dich damit nicht auskennst? Ich kenne das Konzept von Daniel nicht. Das müsste ich mir dann erstmal zu Gemüte führen. Also die Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Weitere Fragen? Wenn keine weiteren Fragen sind, würde ich jetzt sagen, wir grillen die Beisitzerkandidaten. Das kann man nie grillen nennen heute, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist Schmor. Hast du noch? Das heißt, du hast eine weitere Frage. Also gut, gehen wir weiter mit den Beisitzerkandidaten. Kommt her. Alle. Ich würde vorschlagen, dass alle Beisitzerkandidaten kommen und sich nacheinander vorstellen. Dann da waren noch mehr. Na, du wolltest auch. Und? Vier? Bin ich auch? Doch? Handy ja. Aus jetzt, was ich nicht. Ich bin ja. Es wird sie geben in der Vorstandssitzung, da werden die UV. Handys weggesperrt. Sag ich dir, wenn ich an die Macht komme. muss ja die Basis fragen. Er muss doch die Basis fragen. Fangen wir einfach an. Ihr schlagt euch einfach um das Mikro und wer es am schnellsten mir aus der Hand reißt. Ich fange einfach mal an. Also ich bin der Norbert. Auf Twitter Norbert E., glaube ich. Nee, N. Engemeier, genau. Naja, egal. Warum kandidiere ich als Beisitzer? Eigentlich hatten mich mehrere Leute gefragt, ob ich nicht für den Posten des Schatzmeisters kandidiere. Also sage ich vielleicht erstmal, warum ich nicht als Schatzmeister kandidiere. Und zwar glaube ich, habe ich nicht unbedingt das Zeug, um Leuten in den Arsch zu treten für Geld. Das heißt, vielleicht auch den nötigen Druck aufzubauen. Warum kandidiere ich aber als Beisitzer? Ich will Verantwortung übernehmen für die Piratenpartei. Ich will unsere Inhalte transportieren und auch deren Erstellung weiter fördern. Genau, und ich denke, das Amt des Beisitzers ist dafür einfach am besten geeignet auch. Ja, ich bin Alex, momentan kommissarischer Vorstandsvorsitzender. Wie ihr wahrscheinlich wisst. Ja, wieso kann ich dich jetzt als Beisitzer? Als Vorsitzender möchte ich nicht wieder antreten, weil ich nächsten Sommer hoffentlich meine Bachelorarbeit schreibe. Da rein fällt halt irgendwie dann Bundestagswahl und als Vorsitzender, finde ich, sollte man dann da irgendwie 100% geben können in so einer Phase. Das kann ich dann halt nicht. Genau, wieso Beisitzer? Naja, weil ich denke, wir haben in dem letzten Jahr einen ganz ordentlichen Job so gemacht im Großen und Ganzen. Es gibt noch ein paar Baustellen, die halt weiter vorangetrieben werden könnten. Das ist so Sache wie halt die Servicegruppe Öffentlichkeitsarbeit noch mal so ein bisschen weiter zu institutionalisieren. Es geht jetzt gerade sehr gut los, aber da eben, dass wir da dranbleiben, dass das halt weitergeht. Allgemein so Sachen, dass man irgendwie in dem Bereich irgendwie, dass wir mehr darauf achten, dass wir Dinge ankündigen wirklich über alle Kanäle. Wir haben ja da irgendwie zig Kanäle, dass wir das ein bisschen besser koordiniert bekommt. Dann habe ich noch so ein paar Vorstellungen, was Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstands angeht, was man besser machen könnte. Da finde ich, könnten wir uns vielleicht ein bisschen mehr gegenseitig vertrauen und dem einzelnen Vorstandsmitglied mehr Souveränität in seinem Aufgabenbereich geben. Da haben wir uns ein bisschen gerade im letzten Jahr halt mit so klein auseinandergesetzt ständig. Auch vorstandsintern, da habe ich so einen kleinen Anschlag auf den gesamten Kreisverband vor, aber mal schauen, wie erfolgreich das wird. Da will ich nächsten Freitag hier irgendwie vielleicht noch einen kleinen Vortrag halten. Also was heißt nicht vielleicht, ich werde es machen, was so ein neues Tool angeht. Ja, es tut mir leid, aber so ein bisschen was Aufgabenverteilung angeht und so weiter, wie man das halt besser machen könnte und auch irgendwie in Software sozusagen besser machen könnte, weil da momentan vieles unklar ist, wer macht was und überhaupt und was ist gerade in Bearbeitung und was ist nicht in Bearbeitung, was ist bloß eine grobe Idee und was nicht. Das finde ich, könnte man im Vorstand benutzen, könnte man aber auch zum Beispiel in der Servicegruppe Öffentlichkeitsarbeit benutzen. Das sind so meine Ziele, die ich jetzt auch mitgenannt habe, wieso ich jetzt wieder antrete. Mein Name ist Christian Brade, ich bin 26 Jahre alt, komme aus Löschwitz, bin Elektroniker. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, was ich hier so sage. Ich habe vor, als Beisitzer mehr so interne Arbeiten zu machen, Orga-Arbeiten, Infostand organisieren. Von mir aus, wenn momentan gibt es das Amt des Gensex bei uns nie, wenn es das satzungsgemäß geben sollte, könnte ich das auch machen, kann ich mir vorstellen. Dann Mitgliederverwaltung oder als Beisitzer geht natürlich auch. Ja, so quasi die Drecksarbeiten im Hintergrund. Was werde ich nicht machen? Ich werde nicht machen Podiumsdiskussionen irgendwie mit Presse sprechen oder sowas. Das mag ich nicht. Ja, wer das von mir will, der soll mich nicht wählen, sage ich ganz ehrlich. Ich kann Dinge, alles Mögliche. Ich mache Infostände, habe ich schon ganz viele mitgemacht und alles Mögliche. LGS habe ich ganz viele hier schon gemacht. Ja, genau. Ja, guten Abend. Mein Name ist Thomas Lischke. Auf Twitter @piratenlaptop. Bin 33 Jahre, Ingenieur für Elektrotechnik, Fachhochschule. Bin Pirat seit 2009, war von 2009 bis Herbst 2011 in verschiedenen Positionen bereits im Vorstand des KV Dresden tätig. Möchte jetzt wieder kandidieren als Beisitzer. Warum? Das hat zwei Gründe, das ist auf meiner Kandidatenseite nachzulesen. Zum einen, als ich mich beworben hatte als Beisitzer, sah es so aus, dass nur Marcel vom aktuellen Vorstand weiter mit nochmal kandidiert. Das heißt, es sah wieder so oder es bestand die Gefahr, wie bis jetzt bei jeder Hauptversammlung, dass es teilweise einen kompletten Break gibt und der Vorstand dann wieder 2 bis 3 Monate damit beschäftigt ist, sich selbst zu finden. Und die Zeit haben wir meiner Meinung nach nicht. Das darf nicht jedes Jahr 3 Monate Selbstfindung sein. Daher denke ich, möchte ich meine Erfahrung, die ich als Vorstandsmitglied beim KV Dresden bereits habe, und meine beruflichen Erfahrungen hier mit einbringen, die da lauten Orga, Kommunikation, Vernetzung, was ich als ein ganz, ganz wichtiges und großes Aufgabenfeld hier im KV Dresden sehe und ja, das ich ganz gut im Hintergrund erledigen kann. Ja, dann würde ich sagen, los mit den Fragen. Drängelt euch. Da kommt viel. Stichwort Vernetzung. Ich würde gern wissen, ob ihr in irgendwelchen Vereinen, Initiativen oder ähnlichem, Greenpeace, was auch immer, ATAC, keine Ahnung, ob ihr irgendwo in Vereinen aktiv seid und wenn ja, in welcher Form, wie, in welchem Amt und so weiter. Wo bin ich dabei? Also, ich mache seit November letzten Jahres relativ regelmäßig beim Infostand bei der Schauburg mit von Königsbrücker muss leben, vom Aktionsbündnis. Ich bin in der Firma, wo ich tätig bin, Reservebetriebsratsmitglied. Habe mich dort halt aufgestellt, bin gewählt. Was mache ich noch? Ich bin recht aktiv beim Piratenstammtisch Schlepptau. Und ansonsten sehr aktiv in Beruf und Familie. Verein, Mitglied bin ich vielleicht nur bei den Yuppies, also den jungen Piraten. Ja, das bin ich sozusagen der Ansprechpartner für Sachsen, sagt man mir. Ja, das ist in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen, da werde ich noch mal Leuten in den Arsch treten. Das Problem ist, ja, die sind sowieso alle Piraten und terminlich viel gebunden. Ja, ansonsten eigentlich nichts. Viel beruflich beschäftigt. Jetzt hätte ich jetzt fast vergessen. Ich bin auch Mitglied bei den Jungen Piraten. Das ist ja auch ein Verein. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ja, innerhalb der Piraten engagiere ich mich hauptsächlich bei den Hochschulpiraten, also von der TU und auch den anderen Dresdner Einrichtungen. Ansonsten hauptsächlich im Vereinsleben aktiv, also vom Instrumentspielen über Chorsingen und viel Tanzen. Ja, genau. Die nächste Frage. Du bewegst dich. Ja, klar. Mitmachpartei. Findet ihr es irritierend, dass ihr euch nur, also dass nur Männer sich zur Wahl stellen? Und glaubt ihr oder beziehungsweise habt ihr Ideen, wie ihr Frauen dazu bringt, sich auch mal überhaupt, dass es mehr Frauen gibt bei euch und auch die sozusagen dazu zu motivieren, sich in Vorstände wählen zu lassen? Ich fände es gut, wenn hier noch eine Frau oder zwei oder drei stünden. Und ich denke, im Prinzip ist es wie mit der Motivation von anderen Piraten. Wir müssen auch da viel Anerkennung zeigen für die, die sich engagieren. Und wir leben von Vielfalt und das geht halt nun mal nicht ohne 50% von allen. Ja, ich finde es auch schade, dass hier keine Frau ist. Gerade eben erst vor der Tür gerade eben 3 Sätze zu gewechselt mit jemandem. Tja, Motivation. Ich persönlich habe jetzt erstmal keine konkrete Idee, wie man das besser machen könnte, wie man das erreichen könnte. Wenn ich der Interviewpartnerin letztens im CAE über Feminismus glauben darf, dann hat es was mit Frauen ja motivieren, durch aktive drauf zugehen auf sie und sie hat Fragen, ob sie kandidieren wollen, zu tun. Ja, vielleicht sollte man das tun. Ja, den letzten CAE habe ich noch nie gehört. Ich weiß, dass es in Dresden sehr viele aktive Piratinnen gibt. Warum die jetzt nicht hier stehen, das kann ich nicht sagen. Ich habe aber auch versucht, einige dazu zu überreden, ohne jetzt jemanden anzugucken. Ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich wäre sehr dafür, wenn mehr Frauen im Vorständen generell bei den Piraten sind. Aber was soll ich tun? Ja, also meiner Meinung nach sind wir eh alles Eichhörnchen. Piraten sind Postgender, von daher spielt für mich persönlich das Geschlecht gar keine Rolle. Es ist davon mal abgesehen immer gut, wenn Frauen mit dabei sind, weil es hebt einfach unheimlich das Niveau, was in reinen Männerrunden halt doch manchmal unter den Fußboden sackt. Wie man sie motivieren kann, habe ich leider keine Ahnung. Vielleicht müsste ich mich öfters rasieren. Ja, spontanen Kandidaturen der anwesenden Damen? Oder überlegt ihr es euch noch bis zum Parteitag und stellt euch dann spontan auf? Keine Antworten, Mist. Aber weitere Fragen? Na klar. Ich möchte gerne von den Anwesenden hier wissen, wie viel Zeit sie haben, um Arbeit die Piraten einzubringen. Soll ich jetzt selber mal antworten? Ja, also ich mache jetzt schon selbst sehr viel piratisch. Das ist schwierig zu sagen, wie viele Stunden pro Woche da Schicht arbeitet. Deswegen kann es sein, dass ich eine ganze Woche nur vormittags erreichbar bin. Für das, was ich gesagt habe, wofür ich antrete, ist das kein Problem für Ogafu und so Zeug. Ansonsten ist das sicherlich pro Tag auch mal bis 4-5 Stunden. Es kann aber auch einen Tag geben, wo ich gar nicht kann. Also ich sage jetzt mal, in der Woche 15-20 Stunden ist möglich. Okay, Thomas hier. Also ich habe es auch schon auf meiner Kandidatenseite geschrieben. Ich kann ungefähr 3-4 Stunden Real Life pro Woche investieren, was ich aktuell beim Piratenteam Löptor, bei den Stammtischen und beim Infostand Königsbrücker Straße tue. Darüber hinaus bringe ich bis jetzt ungefähr 3 Stunden online mich bei den Piraten mit ein. Dieses Pensum kann ich auch, denke ich, weiterhin bringen, plus minus Variationen. Vielleicht noch zur Info, ich bin saisonell teilweise auf Dienstreise, weil ich in Betriebnahme Projektierung Schutzleittechnik mache. Das heißt, ich kann durchaus sein, dass ich Tage oder Wochen entweder nur online erreichbar bin, aber ich bin immer telefonisch erreichbar seit 2009. Ja, also ich denke so im Schnitt zwischen 15 und 20 Stunden könnte ich so investieren. Vorteil ist, dass ich als Student bin ich da relativ flexibel. Also wenn es mal irgendwie brennt vor irgendeiner Demo oder irgendwas organisiert werden muss, dann kann es auch mal mehr sein. Ja, Norbert hier. Ich kann auch so 10-15 Stunden, denke ich, kann ich pro Woche hineinstecken. Da ich an der TU als Philosoph Dozent bin, kann ich meine Zeit auch sehr flexibel gestalten und auch mal Überstunden machen, wo es nötig ist und dafür später vielleicht das an der Uni nachholen. Jetzt habe ich mal eine Frage an meine Mitkandidaten. Wir zerfleischen uns jetzt selber. Also ich stelle gerade fest, dass ich mit meinem Zeitmanagement hier im unteren Ende, also ziemlich genau am unteren Ende liege. Ich persönlich würde erstmal euch in die Runde schmeißen, dass ich eure Zeitvorgaben ein bisschen unrealistisch halte. Man muss sich mal vorhalten, also ich bin Vollzeitarbeitender, 38-Stunden-Woche. Wenn ich jetzt nochmal 7-8 Stunden noch einen Arbeitstag hinten ranhänge, ich habe Familie, ich habe Freunde, die ganz klar vor den Piraten stehen. Wie kriegt ihr bei diesem Pensum, was jetzt sagen wir mal 2 Arbeitstage zusätzlich zu euren normalen Arbeiten sind, euer Privatleben und euren Freundeskreis unter den Hut? Das würde mich wirklich sehr interessieren, vielleicht kann ich mir was abgucken. Jetzt bin ich der Erste, der antworten muss. Ich kann ja nur sagen, die Zeit, das ist die Zeit, die ich jetzt schon so ungefähr opfere. Also das Wochenende komplett, da hast du zum Beispiel schon 20 Stunden locker weg. Vielleicht, und wenn ich dann noch in der Woche Krams mache, also ich finde das nicht unrealistisch. Also Freunde, Familie, sagen wir, die wissen das, die akzeptieren das. Einige kennen mich auch erst, seitdem ich Pirat bin. Ja, also ich halte es jetzt nicht für eine unrealistische Zahl von mir. Vielleicht sind es auch mal bloß 12 Stunden, aber... Hm? Ja, also, ich denke halt, der Vorteil ist, wenn so eine Vorlesung mal ganz langweilig ist, dann kann man währenddessen mal schnell Sachen in den Kalender eintragen und so. Da kommen dann schon mal, sagen so, über den Vormittag, Mittag über so 2 Stunden zusammen und dann abends nochmal irgendwie ein bisschen was. Deswegen denke ich dann so täglich halt so 3 Stunden oder sowas und das ist ja alles so Mittelwert, ne? Wenn man dann irgendwie mal abends oder irgendwie im Plenum am Wochenende irgendwie auf einmal dann, wie gesagt, fast den ganzen Tag irgendwo ist. Ich denke, so kommt dann diese Stundenzahl so halbwegs zusammen. Ich halte es für auch nicht so unrealistisch. Ich meine, allein eine Stadtratssitzung dauert 6 Stunden. Wenn man zu einem Arbeitstreffen geht, unter 2 Stunden passiert da nichts. Das heißt, wenn man in 1-2 Arbeitsgruppen halbwegs die Fühler ausstreckt, und ich denke, das ist auch gerade als Beisitzer eigentlich eine Aufgabe, da so ein bisschen überall zu sein und zumindest die Ohren offen zu halten. Man muss ja nicht unbedingt was sagen. Dann ist man in der Woche mit 10 Stunden, denke ich, schon gut dabei. Ich habe sie doch eigentlich schon beantwortet. Ich habe nur gehört, bei dir geht es am zeitlich nur ganz unteren Limit. Das war ein bisschen. Also ich hatte gesagt, also ich habe ungefähr 7 Stunden, ich habe online geschrieben 7 Stunden und habe mich halt jetzt persönlich gewundert, dass meine Mitkandidaten, also 10 Stunden mag sein, aber dann hat mich das doch mit dem Einsatz gewundert. Bei Studenten, gut, jetzt sehe ich auch einen. Das hatte ich auch geschafft. Danke. So, glaubt ihr, dass eure Tätigkeiten auch ohne Vorstandsamt ausführbar sind? Und wenn ja, warum bewerbt ihr euch? Die Frage ist, ob wir überflüssig sind. Warum ich Beisitzer werden wollte, habe ich gesagt, weil ich denke, der KV. Die war welche? Kannst du die Tätigkeiten, die du hier machst, Beisitzer auch ohne Beisitzeramt ausführen? Soll ich zuerst? Nee, jetzt habe ich gerade die Frage noch verinnerlicht. Natürlich kann ich das machen. Die Frage ist, ob als Nicht-Vorstandsmitglied der Rest des Vorstandes auf mich hört. Also den Eindruck hatte ich jetzt das letzte Jahr nicht. Also das kritisiere ich auch jetzt ganz stark am derzeitigen Vorstand, dass praktisch das Know-how der Altpiraten, die seit 2009 dabei sind, in meinen Augen massiv brach liegen gelassen wurde. Und wir nicht für Aktionen irgendwie mal in Betracht gezogen worden sind. Das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Christian, kann ich die Arbeit auch ohne Vorstandsamt machen. Ich habe bloß Angst, entschuldige Thomas, wenn dann jemand im Vorstand ist, der nichts macht. Das gefällt mir nicht. Wer keine Zeit hat, dafür habe ich Angst. Und deswegen habe ich mir gedacht, versuchst es lieber selber oder stellst dich zur Verfügung, das selber zu machen. Was habe ich jetzt noch vergessen? Zu dem Altpiraten kann ich nicht sagen, ich bin erst seit August 2011 Pirat, aber ich habe eigentlich für die Arbeit des letzten Vorstands, also ich finde, so sachsenweit gesehen, läuft es hier in Dresden noch am besten, bin ich sehr zufrieden. Also wenn der neue Vorstand es schafft, die Arbeit genauso weiterzumachen, dann haben wir gewonnen, denke ich. Ich denke, manche Sachen von denen, die ich mir so vorgenommen habe, kann man auch außerhalb machen. Aber je nachdem, wie die Konstellation später ausfällt, ist ja alles noch ein bisschen unklar gewesen in den letzten Wochen auch so, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich diesen Bereich das mit dem Interviews geben, was du zum Beispiel nicht machen möchtest, das denke ich, habe ich ganz gut gemacht im letzten Jahr. Sowas könnte ich halt wirklich nur im Vorstandsamt machen. Also na gut, es geht natürlich auch mit Beauftragung und so weiter, aber das sieht die Presse ja meistens dann nicht ganz so gerne. Soll es aber auch gar nicht heißen, dass ich das unbedingt machen möchte. Es ist okay, wenn irgendwie der Vorsitzende das dann später machen möchte. Ist ja quasi seine eigentliche Aufgabe zu sagen. Ich denke halt, dass ich irgendwie so im Team so ganz gut mitarbeiten kann. Und das ist halt irgendwie auch wichtig, dass wir da im Vorstand, weil machen wir uns nicht vor, der ist schon wichtig, wer da so drin ist. Und dass dann so ein Vorstand eben auch so harmonisch miteinander arbeitet. Dazu sind eben die Leute dann drin schon ganz, ganz wichtig. Und ich würde auch sagen, dass wichtig ist, dass so ein Vorstand zumindest in gewissen Bereichen ein bisschen heterogen aufgestellt ist, das heißt, also Norbert hier im Mikro, das heißt, dass möglichst aus vielen Themengebieten, aus vielen Arbeitsgruppen Leute im Vorstand sind, damit der Vorstand einfach auch tatsächlich näher an der Basisarbeit, Zauberwort, dran ist. Ich engagiere mich ja, wie gesagt, auch ein bisschen in der Pressearbeit, ach nee, habe ich nicht gesagt. Das finde ich zum Beispiel gut, wenn da einfach manchmal fehlt der Pressearbeit ein paar gute Hinweise vom Vorstand, wo etwas gut zu schreiben wäre. Auf der anderen Seite wartet manchmal die Pressearbeit auf das Okay, dass es dem Vorstand passt. Solche Sachen, finde ich, sind wichtig. Dafür sollte man Beisitzer werden. Und schließlich muss man auch Verantwortung tragen, denn das, was man dann abgesegnet hat, da muss dann auch irgendwer für gerade stehen, wenn da halt auch mal Mist passiert. Und dafür sind wir alle, glaube ich, nicht gefeit. Zuerst war, was du? Ich darf. Ja. Sie unbedingt das Mikrofon nehmen? Ja, bitte. Ich kann eigentlich laut genug reden, aber es macht nichts. Wie bitte? Ach so. Ich habe eine Frage an die neuen Vorstände bzw. an die Beisitzer, die sich da hier kandidieren. Und zwar möchte ich gerne wissen, ist ein Vorstand politisch oder ist ein Vorstand verwaltend? Und ich hätte als zweite Frage, die dann nachfolgt, was haltet ihr persönlich von einem piratischen Mandat und in welcher Art und Weise werdet ihr es durchsetzen? Ja, ich denke, er ist so lange politisch, wie es quasi dazu eine Grundlage gibt, sprich irgendein Programmbeschluss. Und dann sollte der Vorstand da auch zusehen, dass er irgendwie erkennt, dass irgendwo kommunalpolitisch gerade was läuft, wo man irgendwas einbringen kann. Manchmal muss man auch ein bisschen mutig sein an der Stelle, denke ich. Zum Beispiel diese ganze Pillnitz-Sache, das war ja auch so ein Stunt eigentlich von uns, wo es mit der programmatischen Grundlage doch ein wenig dünn aussah. Aber ich denke, da haben wir halt ein gutes Gespür bewiesen, haben halt irgendwie so, konnten uns halt denken, wie dabei so die Mehrheitsmeinung ist, und das hat auch geklappt. Und ich denke, das ist ja bis jetzt, glaube ich, sachsenweit irgendwie, glaube ich, als eine große Aktion wahrgenommen worden, auch von anderen Piraten eben. Genau, mit dem piratigen Mandat, ich weiß nicht, was du gerade so ganz meinst, wahrscheinlich so diese Drei-Piraten-Regel, oder wie man das auch mal nennt. Ja, so, wenn jemand was machen möchte, dann soll er das erstmal machen. Natürlich, alles hat irgendwo Grenzen. Das ist dann eben unsere Verantwortung, an der Stelle zu sehen, inwiefern wir da jetzt irgendwie jemanden freie Hand lassen oder eben irgendwann sehen, quasi, das geht gerade zu weit. Das ist eben, muss man von Fall zu Fall entscheiden. Ich würde mich Alex da größtenteils ansprechen, also anschließen. Norbert hier, genau. Man darf allerdings nicht, oder ich würde nicht sagen, dass die Vorstandsarbeit darf nicht unpolitisch sein. Das heißt, ich finde es wichtig und ich würde mir das auch vorbehalten, weiterhin auch mit Programmanträgen selbst aktiv zu werden. Und ich finde, auch nur dann kann man die Position, die wir schon bereits im Programm haben, wirklich gut rüberbringen, wenn man sich auch mit neuen Programmpunkten zum Teil auch auseinandersetzt. Und es geht ja auch gerade darum, Mitglieder wieder zu aktivieren. Und das kann man am besten über Themen, und dafür muss man sich eben mit den Themen beschäftigen. Aber natürlich nicht nach außen hin vertreten, bevor es keinen Beschluss gibt, klar. Also wir sind alle Mitglied der Piratenpartei, von daher sind wir per se schon politisch. In den 2 Jahren Vorstandstätigkeit, die ich bis jetzt hinter mir habe, ist auch ganz klar, es ist viel Verwaltungsfu, ganz ohne Frage. Der Vorstand hat in meinen Augen für die Basis die Verwaltungsarbeit zu tun, die wir nach Parteiengesetz machen müssen. Er hat aber auch die Autorisierung für 2 Jahre aktuell, beziehungsweise 1 Jahr, im Zweifelsfall auch das Sprachrohr zu sein. Das haben wir, also in meiner Vorstandszeit haben wir das zum Thema 13. Februar in Anspruch genommen, wo es noch keine Position dazu gab. Ich würde es auch wieder machen und in Abstimmung mit der Basis natürlich. Und wenn wir wenn ich konkret einen Fehler mache, habe ich dafür, eins auf den Deckel zu kriegen, entweder regulär durch Nichtwiederwahl oder halt bei totalen Verfehlungen durch vorzeitige Neuwahlen. So, Christian hier, jetzt habe ich natürlich alle gehört und konnte mir meine Meinung noch mal ein bisschen länger bilden. Also nee, ganz klar, ich bin großer Fan des verwaltenden Vorstands. Das habe ich ja auch gesagt, für was ich kandidiere. Es ist auch klar, dass der Vorstand die beschlossenen Programme und Positionspapiere vertreten muss. Das ist ganz klar. Und der Vorstand muss wahrscheinlich auch manchmal mutig sein. Das ist auch klar, wurde alles schon gesagt. Zum piratischen Mandat bin ich ein ganz großer Freund von, wenn sich jetzt so eine Handvoll oder mehr Piraten zusammentun, irgendwas zu machen, dann klar, sollen sie tun. Würde ich ihnen jetzt nicht in die Beine treten. Wobei man wo immer mal ein Auge drauf haben muss, was da passiert, weil es gibt halt auch komische Typen, die sich zusammentun und was machen. Ja, ohne jetzt was zu nennen. Betrifft nicht Dresden. Ja, kurz und knapp, ich bin heute ein bisschen unkreativ. Stichwort Verantwortung, eine Definition. Ja, ich ziehe das halt durch. Okay, also, Alex wieder hier. Naja, ich studiere nun auch irgendwie Politikwissenschaft, hole ich mal da was aus der Kiste raus. Verantwortung ist irgendwie so, halt, ja, was heißt Verantwortung? Ja, schwierig, okay. Doch gar nicht so einfach. Na, wir sind irgendwie im Zweifelsfall halt diejenigen, die es machen müssen. So, ne, typische Sache irgendwie, oh, nächste Woche ist irgendeine Demo, so, dann sind wir in der Verantwortung, dass da irgendwas passiert. Dann müssen wir zusehen, dass wir das eben machen und ansonsten eben so im Sinne von Verantwortung übernehmen. Wir müssen halt zusehen, dass wir sozusagen so agieren, als dass wir beim nächsten Mal wiedergewählt werden. Und da, das soll sozusagen unser Ziel sein, dass wir die Basis insofern zufriedenstellen, dass wir am nächsten Mal eben wiedergewählt werden und die Leute irgendwie mit unserer Arbeit zufrieden sind, also wollen, dass wir diese Arbeit weitermachen. Ja. Ja, Norbert hier. Wir sollten Verantwortung übernehmen, das heißt, wir sollten nicht zögerlich agieren, weil wir Angst haben, eins auf den Deckel zu bekommen. Aber wir sollten halt das Ohr natürlich eben auch an der Basis, an allen anderen Mitgliedern haben, um eben sowas zu vermeiden, aber eben nicht durch nichts tun und ja, genau, danach eben gerade stehen, falls es doch schief ging. Ich weiß die genaue Fragestellung jetzt nicht mehr. Also zum Thema Verantwortung übernehmen, deswegen stehe ich ja hier, weil ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, weil ich habe ja gesagt, alles, was ich machen kann, kann ich auch außerhalb des Vorstandsamts machen. Ich biete euch nur an, quasi Verantwortung auf mich zu nehmen für mein Handeln oder für das Handeln des KV Dresdens, was man ja im Vorstand tut. Ja, das kommt dann immer. Ja, das weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Gib einfach mal weiter. Hochphilosophische Frage, der Thomas hier. Verantwortung, wie definiere ich das? Verantwortung heißt für mich privat, wenn ich mit einer Sache betraut werde, die zur Zufriedenheit des mich Betrauenden umzusetzen, die Erwartungen, die in mich gesetzt werden, zu erfüllen, zu übertreffen. Verantwortung heißt auch, mit der einem anvertrauten Verantwortung, Aufgabe, nennen wir es mal Aufgabe, die so umzusetzen, wie es in dem Fall die Basis, im Sinne der Basis ist. Als Qualitätssiegel dafür kann man dann das nehmen, was Alexander gesagt hatte, die Wiederwahl, weil das die Abstimmung ist, ob die Qualität einer Arbeit ausreichend war und ob man möchte, dass es weiter so geht. Stichwort Wiederwahl. Laut Satzung wird man ja für 2 Jahre gewählt. Es gibt einen Antrag ganz am Anfang morgens wohl dann, dass man die Zeit verkürzt. Da heute noch kaum darüber gesprochen wurde, würde ich gerne wissen, wie ihr dazu steht. Ich fange gleich mal an, weil ich bei dem Antrag als Gegner drin stehe. Das habe ich noch nie geändert, seitdem ich kandidiert habe. Ich habe ich bin eigentlich dagegen gewesen, weil ich würde gern mehr programmatische Hauptversammlungen machen und deswegen nie immer irgendwie so einen ganzen Tag wegen Vorstandsfu zu wählen. Jetzt, wo ich hier vorne stehe, sehe ich das wenn mal ein bisschen anders. Naja, 2 Jahre sind schon lang, ne? Ja, also ich werde das nochmal ändern. Ich bin für eine Verkürzung der Amtszeit des Vorstands auf 1 Jahr. Ja, der Thomas hier. Ich habe damals für die Einführung der 2-jährigen Amtspflicht gestimmt, ganz einfach, um halt dem Vorstand, der halt wirklich 3 bis 4 Monate mit der Selbstfindung immer beschäftigt ist, die Möglichkeit zu geben, danach wirklich mal eine längere Zeit programmatisch zu arbeiten. Ich bin prinzipiell immer noch für die 2-jährige Amtszeit und ich möchte aber ganz konkret nochmal auf Ans seine Bedenken vom letzten Vorabgrillen eingehen. Meine Bedenken hier sind ganz konkret. Wir haben am 27. Oktober diesen Jahres Vorstandswahlen. Wir haben nächstes Jahr im, ich glaube, September, haben wir, jetzt nicht falsch sagen, Bundestagswahlen. Haha. Und ja, das beißt sich, finde ich, ein bisschen. Also Ich beuge mich, es ist ein Mehrheitsentscheid. Ich würde mich da der Basis beugen, würde aber es wirklich im Sinne einer kontinuierlichen Arbeit gerne sehen, wenn der Vorstand 2 Jahre drin ist. Der jetzige Vorstand hat diese Möglichkeit leider nicht in Anspruch genommen, was ich sehr bedauere. Wir werden sehen, ich kann mit beiden Varianten leben. Wieso nicht in Anspruch genommen? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir mussten jetzt neu wählen, weil Daniel nun mal leider und deswegen, ja. Okay, ja gut, so kann man Zeit sehen, na gut. Ja, also ich bin auch für eine 1-jährige Amtszeit, dass wir das ändern, weil, also jetzt so ganz von meiner Person hat er gedacht, ich gar nicht weiß, ob ich heute in einem Jahr überhaupt noch sozusagen hier wohne oder gerade meinen Umzug irgendwie mache. Ja. Ich sehe eigentlich nicht so die großen Argumente dafür, das auf 1 Jahr zu verkürzen, auch wenn das tatsächlich in den meisten Gliederungen der Piratenpartei so ist. Das hat hauptsächlich auch mit dem Punkt zu tun, den Christian schon sagte. Ich finde, gerade auch auf Kreisebene beschäftigen wir uns vielleicht ein bisschen zu viel damit, Köpfe zu wählen und ein bisschen zu wenig damit, uns Programm zu erarbeiten. Wir werden wahrscheinlich auch im Stadtrat nicht reinkommen, weil wir die Köpfe besonders oft getauscht haben. Und das Argument, dass Vorstände so vielleicht häufiger wegbröseln, weil vielleicht jemand in eine höhere Gliederung gewechselt ist oder weggebrochen ist, ja, dann machen wir halt eine neue Wahl, auch nach 1,5 Jahren oder auch nach 9 Monaten, wenn es nötig ist. Und vielleicht sollten wir einfach darüber nachdenken, die Satzung da vielleicht auch flexibler zu gestalten. Vielleicht machen wir zwischendurch eine Art Mitgliederbefragung, was auch immer, eine kleine Hauptversammlung, eine programmatische, wo vielleicht einfach nochmal über die Vorstandsarbeit abgestimmt wird. Ich weiß es nicht. Aber genau, das ist meine Position. So, jetzt ganz kurz herüber moderieren, bis der 4. Kandidat wieder da ist. Ich habe eine Frage, die ist zum Thema Dresden nazifrei. Könnt ihr da ein Statement in gefühlten 140 Zeichen abgeben? Ich unterstütze voll und ganz das Dresdner Positionspapier oder die beschlossene Position, den Rechten keinen Platz zu geben und fordere vehement Demonstrationen in höheren Sichtweite. Ich teile die Ansicht, also Christian hier, ich teile die Ansicht, dass Nazis in unserer Stadt nichts zu suchen haben, aber man kann nicht von mir erwarten, dass ich irgendwelche illegalen Handlungen im Sinne von Blockade oder so mache. Also von mir persönlich. Ja, also Dresden nazifrei, die ganze Blockadegeschichte und da bestimmten Bedingungen unterstütze, also ich persönlich unterstütze es unter bestimmten Bedingungen nicht. Die Bedingung ist nämlich die Demonstration See- und Hörweite, so, da habe ich auch so meine persönlichen Probleme mit. Aber auch jetzt im letzten Jahr, da war ich ja auch genau während der Zeit jetzt Vorsitzender, als die ganze Sache war. Und wir haben das ja mit der U-Abstimmung geklärt. Und ich werde da natürlich irgendwie jetzt nicht irgendwie meine persönliche Meinung versuchen durchzudrücken im Vorstand, sondern ich handle da ganz klar nach dieser U-Abstimmung. Die ist für mich eben jetzt Piratenposition. Die werde ich so vertreten. Genau. Ich finde es ebenfalls gut, also Norbert hier, dass wir dazu eine Position haben, auf der wir arbeiten können, auf der wir mit dem Thema umgehen können. Wir sollten thematisch auch daran weiterarbeiten, wie wir das konkret auch vielleicht eben auf Aktionsebene umsetzen können. So, soweit ich weiß, haben wir ganz knapp vor Schluss. Sollen wir das als Abschluss dann machen? Ja, klar. Weil gerade das Thema Dresden Nazifrei gab, es gibt die Position, der Kreisverband Dresden unterstützt das Bündnis Dresden Nazifrei, die steht. Könnt ihr das auch, ich sage jetzt einfach mal knallhart, aggressiv nach außen tragen, dass wir den Bündnis Dresden Nazifrei, dass wir das halt unterstützen und da hinterstehen als Kreisverband? Kurze Antwort, nein, ich unterstütze Dresden Nazifrei nicht persönlich, würde mich aber der Mehrheit im Vorstand unterordnen. Ich glaube, das habe ich doch gerade schon gesagt, so ähnlich. Ja, wenn die Position so ist, unterstütze ich sie, aber ich lasse mich jetzt nie auf die Straße ketten oder sowas, damit man mich wegträgt. Das kann man mit mir nicht machen. Also was jetzt Vertretung nach außen angeht, da würde ich am liebsten den Vortritt jemand anderen lassen, der das vielleicht dann mit mehr Empathie oder wie auch man das nennen soll, vertreten kann. Also ich schließe mich da an, dass ich das politisch sicherlich nach außen vertreten kann. Ich hatte auch meine schlechten Erfahrungen mit Nazis. Allerdings bin ich tatsächlich auch nicht unbedingt der, der sich vor die Polizei setzt und sich dann wegtragen lässt. Aber ich denke, wichtig ist auch die politische Unterstützung und ich denke, damit haben wir alle kein Problem. Im Gegenteil. Haben wir mehr Fragen zum Abschluss? Oder sind wir durch? Wir haben noch 5 Minuten, echt? Mein Laptop geht nicht richtig. 55. Also in 5 Minuten schaffen wir noch eine Frage. Anna. Wer hat noch eine? Was möchtest du wissen von mir? Kommt, was eigentlich schon weiß. Genau. Oh, lass mich kurz erstmal ankommen. Ich bin in Luft. Dann stelle ich mal vor. Ich mal gerne. Nee, ich sehe euch alle wirklich. Ich bin dabei. Okay, sieht so aus, als wäre keine weitere Frage, oder? Eine? Na gut. Ich frage uns mal als Kandidaten selber, nennt bitte jeder mal eine Schwäche, eine Stärke, damit wir wissen, damit unsere Zuhörer wissen, worauf sie sich eventuell einlassen. Ist es vermessen, wenn ich jetzt anfange? Möchte jemand das Mikro zuerst haben? Das ist gerade eine meiner Schwächen. Ich rede gern, ich rede viel, manchmal zu viel. Man darf mir gegenüber bitte keine nette Scheu haben. Ein Halt die Fresse Thomas ist mir lieber, als wenn einer dann daneben steht, sich zulabern lässt und sagt, was ist das für ein Vollidiot. Eine Stärke von mir ist, dass ich mit dieser Kritik, direkte, schonungslose Kritik umgehen kann. Ich teile gerne direkt aus. Ich bitte nicht um geschönte Kritik. Die kann bei mir sachlich, fachlich, schonungslos sein, die muss bei mir nicht versteckt werden. Eine positive und eine negative Sache war die Frage. Ne? Ja, also positiv ist, man sagt mir nach, ich sei sehr gewissenhaft und zuverlässig. Negativ würde ich sagen, ich bin ein bisschen scheu, auf Menschen zuzugehen. Kurz und knackig. Ich denke, eine Stärke von mir ist, dass ich irgendwie selten oder eigentlich so gut wie nie mit anderen Menschen irgendwie auf einer persönlichen Ebene so aneinander gerate. Da bin ich irgendwie sehr diplomatisch, keine Ahnung, irgendwie passiert mir das selten, dass ich mit anderen Leuten mich irgendwie persönlich zutiefst zerstreite oder irgendwie sowas. Oder ich sage es sogar noch nie passiert. ja, kommt sicherlich irgendwann mal. Schwäche ist auf jeden Fall Zeitmanagement, so das kann ich irgendwie gar nicht. Ja, Norbert hier. Ich würde sagen, ich bin auch eher ein bedachter Typ. Das heißt, ich von mir sind wahrscheinlich als Stärke weniger viele spontane Schnellschüsse zu erwarten. Ich denke, man kann mit mir immer gut auf argumentativer Ebene reden. Ich kann auch den Advocatus Diaboli. Was ich nicht kann, ist ja, Leuten ins Schienbein treten, auch wenn sie es mal nötig hätten. Ja, haben wir noch eine oder sind wir jetzt durch? Alle schreien hier, also würde ich sagen, vielen Dank an alle Kandidaten. Und wünsche allen viel Erfolg. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich bei... Psst. Ich würde gern, seid ihr nochmal ruhig? Oder ein Angebot noch machen? Und zwar wäre ich für den Wahlkreis Dresden 1 und die Landesliste Platz 1 und 2 kandidieren. Sagst du noch deinen Namen dabei? Sebastian Harmel, ja. Als Altstadtpirat. Und warum werde ich das tun? Weil mir zwei Themen auf die Seele brennen. Deswegen bin ich auch Pirat geworden. Zum einen Verteidigungspolitik. Ich habe alles Positive, Negative, was damit verbunden ist, erlebt in den letzten 12 Jahren. Und Entwicklungszusammenarbeit, das auch. Ich werde in den nächsten Tagen das online stellen, die Bewerbung. Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, zu Hause drüber nachzudenken, auch mit meiner Frau zu sprechen und hoffe, dass ihr mich unterstützt dabei. Vielen Dank. Okay, das war der Altstadtpirat. Der Stream läuft noch. Hier Open Mic, will jemand noch was sagen? Ich fände das wirklich toll, wenn sich noch Frauen finden, um für ein Amt zu kandidieren. Wirklich. Gut, das war der Stream vom Kandidatengrillen. Wir hatten in der Spitze 10 Leute. Das war jetzt der erste Test. Also ich werde dann irgendwann die Aufnahme auf, ich denke mal, auf Soundcloud tun. Auf den Account von der Puppe, wo auch unsere Landesvorstandssitzungen schon drauf sind. Und ja, in Zukunft wird es wohl mehr Streams dann geben. Dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern, bei den noch 7 jetzt. Und dann bis dann. Tschüss. Danke.